Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. 16 Uhr auf den freien Radios hier in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Ich bin ganz froh, dass ich sie überhaupt moderieren kann. Ich hatte bis vor kurzem noch Corona, seit einigen Tagen nicht mehr, aber meine Atemwege sind nach wie vor überanstrengend, daher heute meine heisere Stimme, aber ich hoffe, ihr werdet damit klarkommen, zumal ich selber auch gar nicht viel reden werde. Wir haben nämlich heute folgende Inhalte für euch vorbereitet. Und zum ersten gibt es einen Essay von Leonard Peltier, das ist ein indigener politischer Gefangener aus den USA, der sich am 1. Juni in den Native Online News an seine Kindheit in Internatsschulen in den USA erinnert hat und an die extreme Gewalt, die ihm und anderen Kindern dort in katholischen und staatlichen Einrichtungen widerfahren ist. Vor dem aktuellen Hintergrund der Reise des Papstes nach Kanada ein sehr hörenswerter Beitrag, denn in unseren Medien wurde zwar berichtet, dass es um extreme Gewalt geht, und inzwischen hat auch der Papst zugestanden, dass es sich hier um Völkermord handelt, an dem die katholische Kirche beteiligt war, in einer Pressemitteilung vor wenigen Tagen. Aber die wenigsten machen sich eine Vorstellung davon, was dort damals wirklich passiert ist und wie schwer das bis heute in den indigenen Gemeinden der USA nachwirkt. Deswegen finden wir es sehr begrüßenswert, dass die Tageszeitung Junge Welt diesen Artikel auf Deutsch übersetzt hat aus den Native Online News. Und wir dokumentieren den heute hier in der Sendung. Das ist der erste Schwerpunkt. Im zweiten wollen wir uns mal etwas genauer mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf andere Teile Europas und der Nachbarländer konzentrieren. Die Türkei wird in der Vergangenheit ja immer wieder als quasi Friedensstifter oder zumindest Dialogoffenhalter präsentiert. Gleichzeitig führt sie selber einen ziemlich dreckigen Krieg in Teilen Nordiraks und Syriens. Das ist zwar hin und wieder am Rande in den Medien gestreift, aber in der Tiefe, die es eigentlich sich lohnen würde, das mal anzuschauen, leider nicht. Es gab einen Raketenbeschuss Mitte Juli auf Gebiete im Nordirak. Dort wurden Zivilistinnen getötet, höchstwahrscheinlich arabische Touristinnen aus einem anderen Landesteil Iraks. Und die Empörung im Irak ist gigantisch über diese Aktion. In westlichen Medien wird das kaum wahrgenommen. Wir haben von Radio Blau, einem freien Radio aus Leipzig, einen Beitrag übernommen oder einen ersten Teil eines längeren Beitrags mit einem Interview mit einem kurdischen Informationszentrum hier in Berlin. Und das hört ihr im zweiten Teil der Sendung. Dazu etwas ausgesuchte Radaumusik von mir. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und hoffe, es ist eine interessante Sendung für euch. Put your hand up in a fist and say free Leonard Peltier. Man, the FBI abhors. The tribal chairman high goons incite the wars at Pine Ridge and 7-3. Their wickedness wounded me. Imagine what they directed toward aim at wounded knee. Feds Bureau of Intimidation lost two agents, but stunts with snipe flagrant with no investigation. The world's watching. I tell them to take caution. Distortion of facts got the POW exhausted. Broken hearted from cowards and traitors, the power of hate. Even Judge Haney now admits the mistake. Human rights organizations trying to right this wrong. For Peltier, the least I could do is write this song. It's been over 30 years of tears of frustration since the brother stood up with no fear for the nation. When truth turns to light, darkness to revelations. Watch a hero's homecoming, we'll cheer in celebration. The FBI stole almost thousands of pages of documents in this case, claiming in many instances that disclosure would compromise the national security. In the absence of such disclosure, no further efforts in a new trial are possible. And Leonard Peltier is not alone in his imprisonment. I got a free Peltier tat on my left arm for every time the left are. People are senseless, puddle the blood, death's hard. On these unfree followers that have the swallowers, they'll see the relationship to swallow them birds fly free. Inside of me, your book, prison writing really affected me, protected me from my own mental prison. Sentimental journey of a beautiful soul arisen. I see you in visions much longer than long division. I cry for you in the pond of wrong decisions. One day you will walk through these walls.

Vor der Musik hörtet ihr einen Artikel von Leonard Peltier, einem politischen Gefangenen in den USA, über seine Erinnerungen an seine Kindheit im Umerziehungsinternaten von katholischen Schulen für indigene Kinder in den USA und Kanada. Er selber hat das Ganze in den USA erlebt. Erschienen ist dieser Artikel am 1. Juni in Native Online News und am 30. Juli 2022 in der Tageszeitung Junge Welt unter dem Titel »Wir haben mit unversehrten Herzen überlebt«. Die deutsche Übersetzung war von Jürgen Heiser. Und die Tageszeitung Junge Welt hat noch einige Ergänzungen angehangen an diesen Artikel, die ich jetzt nochmal vorlesen möchte. Die erste über Leonard Peltier als Person. Leonard Peltier ist seit seiner Jugend Aktivist des American Indian Movement, kurz auch AIM, und seit 46 Jahren politischer Gefangener der US-Regierung, verurteilt zu zweimal lebenslänglich wegen Mordes an zwei FBI-Beamten. Er hat immer betont, nicht für ihren Tod verantwortlich zu sein. Seit Jahrzehnten fordert eine weltweite Solidaritätsbewegung die Freilassung des Bürgerrechtlers. Eine weitere Ergänzung: Die frühe Wahpeton Indian School, gelegen südlich von Fargo in North Dakota, wurde 1904 per Gesetz unter US-Präsident Theodore Roosevelt gegründet. Sie unterstand dem Bureau of Indian Affairs, kurz BIA, einer Abteilung des US-Innenministeriums, beschäftigte aber wie das parallele System römisch-katholischer Internate auch kirchliches Personal. Seit 1993 wird das frühere staatliche Umerziehungsinternat von indigenen Körperschaften geführt und heißt heute Circle of Nations Wahpeton Indian School. Eine weitere Ergänzung: Der im Artikel von Peltier erwähnte Dennis Banks, er lebte von 1937 bis 2017, war wie er Mitbegründer des American Indian Movement. Im Alter von 5 Jahren seiner Familie entrissen, wurde er in mehrere Internate geschickt, darunter die Wahpeton Indian School, um ihn seine Ojibwa-Chippewa-Kultur, Sprache und Identität auszutreiben. Ja, soweit die Ergänzung zu dem Artikel über Leonard Peltier. Und wer mehr über die Kampagne zu seiner Freilassung auch im deutschsprachigen Raum will, es findet zum Beispiel gerade eine Lesereise statt mit einem Buch über Leonard Peltier, der sei auf die Webseite leonardpeltier.de verwiesen. You know you were down, warrior. United States government is doing you wrong, but the movement has proved it's true to the U.S. all along. The hidden documents that can free you from your cell. I pray someday you walk out of your living hell. They took most of your life, dirty long knives. To you I fly this kind, to let you know I feel your strife. Clinton cheats on his wife, he had no alibi. Promised you a pardon, but they were all white lies. But he gave one to his brother-in-law, that crooked bastard. A new millennium and we still slaves to the masters. Pale tear to 30 years, denied parole. Denied a fair trial, that's just the way it goes. But the beat goes on for my ancestral drums. War, Peyton, AKs, devils, here we come. We'll never bow down, Mr. Bush will call you majesty. Pale tears, a political prisoner, we demand amnesty and immunity. From all my native communities, together we stand, divided we fall, we need unity. The struggle continues, never forget Wounded Knee. In 1890, Ogallala, 1973, two of yours were killed compared to our millions. Your own damn people blown up government buildings. People live in glass houses, shouldn't throw stones. Pale tear, my brother, man, you are not alone. Doing time for a crime that you didn't commit. The government is guilty of more than that. Murder one, theft, false imprisonment and rape. Trespassing, strong arm, robbery and hate. Kidnapping, slavery and other hate crimes. You think I hate your people just because you hate mine? Like the plague, there's a native on my flag, had my medicine bag, riding shotgun with Leonard and my warrior syndicate.

geradezu ausgeblendet. Allerdings nicht überall, denn die freien Radios, allen voran Radio Blau aus Leipzig, haben am 26. Juli einen interessanten Beitrag gebracht, den wir gleich hören werden. Es geht da um die veränderte Gemengelage durch den Ukraine-Konflikt, türkische Expansionsträume und kurdische Sorgen. Das Ganze ist ein Interview mit Mako von Civaka Assad e.V. Kurz als Einleitungstext. Mitte Juli ereignete sich ein Raketen- und Artilleriebeschuss im Nordirak. Getroffen wurden wohl arabische Touristen in einem Ferienort. Wir haben davon durch eine Pressemitteilung des Civaka Assad e.V. Kenntnis genommen und haben die Möglichkeit für ein Interview wahrgenommen. Im Folgenden sprechen wir mit Mako vom Civaka Assad, das ist ein kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, der mit uns Erkenntnisse zum Vorfall bespricht und auf die Sorgen der kurdischen Bevölkerung vor Ort eingeht, sowie uns über die aktuelle Situation in der Region unterrichtet. Wichtig dabei, in der Türkei wird nächstes Jahr gewählt und viele Beobachter erwarten ein Aufflammen der militärischen Konflikte, denn Erdogan wird versuchen, ein nationalistisches Lager um sich zu scharen, zumal die inneren Probleme der Türkei politisch und wirtschaftlich immer klarer zutage treten. Wir hören jetzt Teil 1 dieses Interviews und darum geht es um den Inhalt dieser Pressemitteilung über den Beschuss im Nordirak, wo anscheinend arabische TouristInnen getroffen wurden von türkischen Raketen und was der Civaka Assad, also dieses Öffentlichkeitszentrum, macht und dann natürlich über die veränderte Gemengelage nach dem Überfall auf die Ukraine, neo-osmanische Politik mit Rückendeckung der NATO. Das Ganze dauert circa 8 Minuten und ist von Baldwin Books für Radio Blau produziert worden aus der Rubrik Internationales, Politik und Info. Erschienen ist dieser Beitrag am 26. Juli 2020 und wir übernehmen ihn hier und bedanken uns herzlichst für diesen Beitrag. Genau, die Umstände sind noch ein wenig im Unklaren, weil die türkische Armee oder der türkische Staat diesen Angriff leugnet oder die Verantwortung dafür leugnet. Allerdings ist es so gewesen, dass an dem Tag, also an dem 20. Juli, Raketen wohl eingeschlagen sind in einem Gebiet, das halt sehr beliebt bei Touristinnen und Touristen auch ist. Dementsprechend, die Opfer waren halt auch Leute, die nicht von vor Ort sind, sondern es waren vor allem arabische Touristinnen, die sozusagen in diesen heißen Sommermonaten eben im Irak in Richtung Norden reisen, in kühleres Gebiet, in gebirgigere Gebiet und dort in der Region Sachus hat die türkische Armee sehr präsent und sie führt seit April letzten Jahres dort auch einen Krieg gegen die Stellung der Arbeiterpartei Kurdistans, greift sozusagen aus der Luft an, aber auch mit Soldaten, aber beschießt auch immer wieder von ihren Militärstützpunkten, die sie dort errichtet hat, zivile Siedlungsgebiete. Und was jetzt die Umstände waren, warum genau dieses Gebiet angegriffen worden ist, ist unklar. Allerdings hat das Außenministerium im Irak und auch militärische Verantwortliche jetzt zuletzt klar davon gesprochen, dass es ein türkischer Angriff war, auch wenn die Türkei das leugnet, also dass sozusagen Raketenreste das beweisen, dass es ein türkischer Angriff gewesen ist. Und entsprechend war halt auch die Aufruhr groß. Es ist nicht der erste Anschlag dieser Art oder der erste Angriff gegen zivile Siedlungsgebiete, aber oft hat es bisher kurdische Zivilisten getroffen, auch im jesidischen Gebiet Schengal beispielsweise, wo zivile Siedlungsgebiete immer wieder bombardiert worden sind. Diesmal hat es halt einen anderen Charakter dadurch gehabt, dass es zum einen in den kurdischen Siedlungsgebieten passiert ist, die Opfer aber arabischer Herkunft waren und das hat im Prinzip im ganzen Irak für Aufruhr und Proteste gegen die Türkei gesorgt. Und auch dafür gesorgt, dass die politischen Parteien sich gegen diese türkischen Militäraktivitäten in Südkurdistan, also im Nordirak, aussprechen. Das ist ja auch kein so alltäglicher Vorgang, beziehungsweise dann auch völkerrechtswidrig, beziehungsweise völkerrechtlich durchaus problematisch. Wir wollen da jetzt im Folgenden gleich noch drauf eingehen, was denn so die Situation, sage ich mal, ist in der Türkei, um die Türkei herum, um ein bisschen da Licht ins Dunkel zu bringen. Aber vorher würde ich dich gerne noch fragen, könntest du vielleicht einmal kurz dich, deinen Verein und die Arbeit, die ihr macht, vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Mako. Ich bin sozusagen von Anfang an mit auch in diesem Verein, also im kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit mit dabei. Gegründet haben wir uns in Frankfurt am Main. 2010, 2011 war die Gründungsphase. Mittlerweile haben wir unseren Sitz in Berlin und was wir halt machen ist, ja, der Name sagt es schon eigentlich, Öffentlichkeitsarbeit. Wir begreifen das vor allem als Gegenöffentlichkeitsarbeit, weil wir das Gefühl haben, dass die Ereignisse, die in Kurdistan passieren, nicht adäquat in die deutschsprachigen Medien wiedergegeben werden. Genau da versuchen wir sozusagen mehr für Öffentlichkeit zu sorgen, Leute aufzuklären, was passiert gerade in Kurdistan, was sind die Belange der kurdischen Bevölkerung, aber auch was sind die Probleme der kurdischen Community in Deutschland. Und ein Teil unserer Arbeit ist halt ganz klassische Pressearbeit, das heißt, wir schreiben Pressemitteilungen, treffen Journalisten und Journalisten, gehen auf Veranstaltungen und sprechen dort. Und ein zweiter Teil ist, dass wir sozusagen eine Vernetzung aufgebaut haben mit verschiedenen kurdischen Akteuren und Akteuren aus der Region Kurdistan, also aus allen vier Staaten, in denen die kurdischen Siedlungsgebiete aufgeteilt sind, Türkei, Irak, Iran und Syrien. Und auch sehr viel mit kurdischstämmigen Journalisten in Kontakt sind, um selbst über aktuelle Geschehnisse up-to-date zu sein und die dann sozusagen auch richtig an die deutsche Öffentlichkeit weiterzugeben. Ich finde das sehr spannend, dass ihr dann auch so diesen Einblick habt, was passiert dort vor Ort, weil ich würde auf jeden Fall diese Einschätzung von dir teilen oder von euch, dass in der deutschen Öffentlichkeit da sehr wenig ankommt, so irgendwie auch der Ukraine-Krieg sich öffentlichkeitstechnisch so ein bisschen darüber gelegt hat. Da wollte ich auch direkt eigentlich, können wir da direkt reingehen. So. Ich wollte nämlich fragen, wie ist deine Wahrnehmung, wie ist eure Wahrnehmung nach dem Beginn des Ukraine-Konflikts? Hat das quasi für eine Veränderung der Situation gesorgt? Also die Türkei unterhält quasi nach Russland Freundschaft oder gute Beziehungen auf jeden Fall, aber ist eben auch Teil der NATO. Hat Erdogan quasi nun militärisch gesehen, politisch gesehen, durch den Konflikt und die Taktik, die sie da anwenden, auch als Regime an Handlungsspielraum gewonnen, also auch an Handlungsspielraum militärisch gegen die kurdische Bevölkerung und die kurdische Arbeiterpartei vorzugehen? Das definitiv. Also die Situation hat sich tatsächlich für Erdogan selbst und seine Agenda zum Positiven gewendet nach dem Ukraine-Krieg, einfach weil die Türkei als NATO-Partner nochmal wichtiger geworden ist und die Rolle der Türkei einfach auch in diesem Konflikt sehr wichtig ist, weil sie auch zum einen ja den Dialogkanal zu Russland aufrechterhält. Also da diese Partnerschaft, von der du gesprochen hast, die gibt es tatsächlich. Sie haben sich ja auch vor kurzem jetzt, Putin, Erdogan und der iranische Präsident haben sich auch in Teheran vor kurzem getroffen. Auf der anderen Seite sind beispielsweise die türkischen Drohnen im Kampf gegen die russische Armee in der Ukraine sehr wichtig für die ukrainische Armee. Und insgesamt hat die NATO sozusagen an Stellenwert nochmal gewonnen. Also vor ein paar Jahren, also vor nicht allzu langer Zeit, hat Macron davon gesprochen, dass die NATO quasi hirntot sei. Und jetzt ist die NATO sozusagen wieder ein wichtiges Verteidigungsbündnis gegen Russland geworden. Und darin spielt natürlich Erdogan auch eine wichtige Rolle. Aber insgesamt, finde ich, zeigt dieser Konflikt, also der Ukraine-Konflikt und der dazu parallel laufende Krieg der Türkei in Kurdistan sehr deutlich, ja, so etwas wie eine Doppelmoral auf, weil die Vorwürfe, die gegen die russische Armee gemacht werden, also dass es ein völkerrechtswidriger Krieg ist, dass zivile Siedlungsgebiete beispielsweise bombardiert werden, das alles passiert tatsächlich ja auch in Kurdistan durch die türkische Armee, findet aber keine Aufmerksamkeit. Und da sieht man sozusagen, dass sozusagen die deutsche Politik und die deutsche mediale Öffentlichkeit sehr stark darauf kommt, guckt, wer der Aggressor ist. Und im Fall von Erdogan werden dann halt ja eben wegen seiner politischen Bedeutung aktuell ja die Augen verschlossen. Wir haben das eigentlich auch schon in Syrien gemerkt vor einigen Jahren, als sozusagen Kurden und Kurden im Kampf gegen den IS tapfer die Bodentruppen gestellt haben und auch mit großen Opfern den IS immer weiter zurückgedrängt haben, waren sie in den deutschen Medien die Heldinnen und Helden. Und als dann der IS aber militärisch zerschlagen worden ist und die Türkei angefangen hat, im Prinzip Gebiete zu annektieren in Nordsyrien und das gemeinsam mit dschihadistischen Kräften auch gemacht hat, die dann auch Kriegsverbrechen verübt haben, die auch Leute vertrieben haben, die im Prinzip ein ähnliches System aufgebaut haben wie der IS zuvor in den besetzten Gebieten. Da wurde dann nicht mehr so berichtet, weil eben war nicht der IS sozusagen der militärische Gegner, sondern die Türkei. Und da merken wir zum Beispiel auch als Öffentlichkeitsarbeitsbüro, wir kommen sehr schwer durch an die Öffentlichkeit und kriegen nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie davor. Vor der Musik hörtet ihr ein Interview, was Balduin Bux von Radio Blau, das ist ein freies Radio aus Leipzig, geführt hat mit Marco vom Civaka Azad e.V. über die veränderte Gemengelage durch den Ukraine-Konflikt, türkische Expansionsträume und kurdische Sorgen generell in Nordirak und auch in Syrien. Falls ihr weitere Teile aus diesem Interview von Radio Blau hören möchtet, müsst ihr euch auf freie-radios.net umschauen, gebt den Titel ein Veränderte Gemengelage durch den Ukraine-Konflikt. Und dann werdet ihr weitere Teile auch dieses Interviews online euch anhören können. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis, schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Gerade habt ihr gehört, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Ich möchte auch noch auf unseren Podcast hinweisen. Da wird diese Sendung in einigen Stunden hochgeladen sein und natürlich haben wir auch viele weitere Sendungen, die euch vielleicht interessieren könnten. Ihr könnt es auch gerne weiterverbreiten in den sogenannten sozialen Medien eures Vertrauens und an Freundinnen und Freunde, Bekannte. Wo immer ihr denkt, dass es Leute interessieren könnte, wir freuen uns als kleines freies Radio, wenn diese Beiträge auch geteilt und weiterverbreitet werden, denn ja, viel Aufmerksamkeit in der Medienlandschaft erfahren wir ja so nicht. Und falls euch dieses Programm gefällt, könnt ihr das natürlich gerne selber in die Hand nehmen, das zu ändern. Also, ihr findet unseren Podcast über unseren Blog. Unser Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Krawallmusik und dann melde ich mich nochmal wieder. Take back what's ours, once and for all. Unsere Sendung ist gleich zu Ende. Bleibt dran hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Um 17 Uhr folgt das Transgender-Radio. Und wer diese Sendung nochmal hören will oder auch andere Sendungen von Radioaktiv Berlin, den oder die möchte ich auf unseren Blog verweisen, radioaktivberlin.nostate.net. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal aus den USA. Seit über 40 Jahren politischer Gefangener. Derzeit gibt es ja Versuche, sein Verfahren wieder aufzunehmen. Wir haben verschiedentlich darüber in der Sendung berichtet und werden es in einer der nächsten auch wieder tun. Aber jetzt hört ihr erstmal Mumia mit einer Aufnahme aus den 90er Jahren aus dem Todestrakt von Pennsylvania. Und ja, ich hoffe, dass er bald frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann für diese Sendung. Das würde mich sehr freuen und ich bin mir sicher, ihn würde das auch sehr freuen. Mein Name ist Markus. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Tschö. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.